Presse das eine. Ne, das Verfolgen und im selben Traum. Das zweite ist, dass sich die Tatsache, dass man zusammen ist, sich natürlich auch gewisse gemeinsame Erfahrungen erkennen, die nicht nur positiv, sondern auch negativ sind. Der versucht gerade mal nach vorne zu bumsen oder so. Kenne ich ganz genau. Ne? Dass so Sachen natürlich auch Teile kriegen von zwischen den Leuten. Was es nicht gerne hat, sondern mal irgendwie so. Moment, jetzt den Zusammenhang mit deiner Frau zu tun und mit Keil, ja, ich jetzt nicht ganz. Ah ja, ne, ich meine, das sind halt so Sachen, die prall, das sind so Erfahrungen, die man mit Männern macht, die nicht nur positiv sind, dass man halt nicht nur sauber in den Sinn geht ohne. Ah ja, gut. Sondern man erlebt, ach, da ist ein Typ, der hat gerade eben versucht, mit meiner Frau zu wohnen oder so. Dass man dann, klar, dass man beim Hippie-Kopf versucht, irgendwie überlegen zu sein und so, ne? Aber dass sich irgendwo was ingeschlichen hat, dass sich dann wie so ein Keil über die Jahre weg so, ja, so frisch. Ich weiß auch gut, was du meinst. Ja. Ne? Ja. Ja. Aber daraus ergibt sich zum Beispiel auch, dass, ohne dass ich jetzt für mich privater Normen nenne will, wenn ich heute den oder den kennenlernen würde, ja, denke ich, würde ich mit dem oder dem nichts mehr dealen. Mhm. Gibt es auch Leute, wo ich halt einfach auf die Jahre hinweg akzeptiere, so wie sie sind. Während wenn ich sie heute kennenlerne, wird nochmal, wird es nehmen, dann verbringe ich nicht mehr so viel Zeit. Also gibt es Leute für mich. Ja, denke ich, würde ich wahrscheinlich auch. Ja. Und das sind halt auch, das denke ich, auch sind auch die positive Ansätze. Ich denke halt, in dem Greif drin war ich die irgendwo schon, hatte ich so leicht keine Falle gelassen. Also ich habe mich niemand hat sagen, den man fallen gelassen. Wobei es auch Leute gibt, zum Beispiel, gut, das kann ich ja jetzt hier auf der Kassette sagen. Der Mayato empfindet das halt schon so, dass er Falle durchgeht. Mhm. Ganz klar. Mhm.